ist ein wildes Geschlecht. Nicht heilig ist ihm, was andern hier. Verhasst ist es allen und mir. Zur Rache ward ich gerufen, Sühne zu nehmen für Sippenblut. Zu spät kam ich und kehre nun heim, des flüchten Frevler Spur im eigenen Haus zu erspähn. Mein Haus hütet Wölfing, ich heut für die Nacht nahm ich dich auf. Mit starker Waffe doch wehre ich morgen, zum Kampfe kies ich den Tag. Für Tote zahlst du mir Zeug. Sei mir nicht, den Nachttrunk krist mir drin und harre mein zur Ruhe. treffe ich morgen. Mein Wort hörtest du. Hüte dich,